Kundgabe 742. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.01.1939. Vaterworte. In der Absicht, mir zu dienen, erkenne ich die Bereitwilligkeit meiner Diener auf Erden. Jede Stunde, die mir geopfert wird, vermehrt den geistigen Reichtum dieser. Denn wer mir gibt, empfängt im Übermaß, und sein Opfer trägt reiche Frucht. Die in mir ihren Gott und Vater sehen, die nur bestrebt sind, meinen Willen zu erfüllen, werden auch von mir gewürdigt, mein Wort zu vernehmen. Und die reinste Gabe, von mir selbst geboten, wird sie unsagbar beglücken. Denn ich selbst bin ihnen nahe im Wort, und mein Atem streifet sie, so ich zu ihnen rede. Die höchste Erfüllung kann ihnen werden schon auf Erden. Selbst der Leib kann den glückseligen Schauer meiner Nähe spüren, so dies mein Wille ist. Und die Seele kann sich lösen und in Lichtsphären weilen, erblickend die selige Geisterschar. Denn die Liebe zu mir öffnet alle Pforten und gibt der Seele Befreiung, wenn auch nur auf kurze Zeit. Dies zu erreichen, mein Kind, sollst ständig du bestrebt sein. Denn je höher du im Licht der Wahrheit stehst, desto mehr erfasset dich meine Liebe. Denn du dienest mir dann in aller Treue, indem du zum Empfang bereit bist, um wiederzugeben den Menschen, die irrend deinen Lebensweg kreuzen. Und es soll das Licht verbreitet werden. Emsig und unermüdlich sollen meine Arbeiter im Weinberg tätig sein, auf dass noch in letzter Stunde ich reiche Ernte halten kann und meine kleine Schar vermehrt werde um ein Vielfaches. Ich erkenne die meinen gar wohl, weiß um alle ihre Fehler und Schwächen, aber auch um ihre Liebe zu mir und dass sie für mich tätig sein wollen auf Erden. Ich will ihre Liebe so heiß im Herzen entfachen, dass sie von brennendem Verlangen nach mir erfasst werden und dieses Verlangen dann stillen und sie unendlich beglücken. Und so die Liebe auflodert zu hellster Glut, werden ihre Herzen geöffnet sein für meine Einkehr. Und dann höret dieses Herz mein Wort in lieblichster Stimme und ist unsagbar selig darüber. Und ihr werdet gleich forttätig sein für mich, so euch diese Liebe ergriffen hat. Ihr werdet kein Leid mehr spüren, sondern irdischem Leid enthoben sein, wenngleich auch der Welt es scheinet, dass euer Los ein hartes sei. Vertrauet mir und meinem Wort. Ich nehme jedes Leid von euch, die ihr mein geworden seid, in Liebe und Treue. Der Engel Stimmen werdet ihr hören und süße Lust empfinden, wenn auch den Leib ihr darbietet der Welt zu Spott und Hohn. Wer mir wahrhaft dienet, den schütze ich vor Leid. Ich lasse ihn den Himmel schauen, und es entfernt die Seele sich aus ihrer Hülle und überlässet den Körper denen, die in blindem Eifer nur der Welt dienen. Ich nehme euch in Empfang und will euch segnen bis in alle Ewigkeit. Amen.